Diese Sendung wird dir präsentiert von der Piratenpartei Nordrhein-Westfalen. So, Aufnahme läuft. Dann begrüße ich euch zur Landesvorstandssitzung der Piratenpartei Nordrhein-Westfalen. Heute am 23. Februar. Fangen mit 3 Minuten Verspätung an um 20.33 Uhr. Anwesend sind der Daniel, der Obereichwald, die Tatjana, die Vako und die San. Damit sind wir beschlussfähig und hätten als erstes das Protokoll von der letzten Sitzung. 12.01. steht da im Protokoll, das kann aber nicht sein. Das müsste irgendwie der 7. oder 8. Februar gewesen sein. Nein, was meinerseits, beim letzten Mal hatten wir dummerweise das Protokoll von der Sitzung davor, also von viel früher nochmal irgendwie zweites Mal beschlossen. Das müssen wir jetzt fixen, indem wir es jetzt nochmal machen. Okay, also dann haben wir einmal das Protokoll vom 26.01. und einmal das Protokoll vom 9.02. Wir hatten doch letztes Mal irgendwie auch schon 2 Protokolle, oder? Ah, naja, egal. Gibt es Einwände oder Enthaltungen zu dem einen oder anderen? Alles okay. Das ist nicht der Fall. Dann haben wir die einstimmig angenommen. Und kommen als nächstes zu den Tätigkeitsberichten. Der Wilk ist krank, dann wäre als nächstes ich dran. Ja, ich hatte es auch ein bisschen dahin gerafft und ist ja auch ganz furchtbar. Also früher, weiß ich nicht, wenn man krank wurde, dann hat man sich 2 Tage ins Bett gelegt. Heute macht man erstmal einen Corona-Test in voller Panik. Und ich hatte also irgendwie nur so ein bisschen Grippe und jetzt geht's mir auch schon wieder besser. Aber ich habe entsprechend so gut wie nichts eigentlich gemacht. 2, 3 Mails geschrieben, Tickets. Bisschen in der Schatzmeisterei geguckt, ob da was anbrennt. Mehr war da nicht. Okay, andersrum. Ja, mir ging es irgendwie einfach nicht gut. Wenn ihr Fragen oder Anmerkungen habt, gerne am Ende unserer Berichte. Wir machen dann erstmal weiter mit dem Oberichwald. So viel kann ich heute leider auch nicht berichten, außer dass ich bei einer von 2 Team-Polgef-Sitzungen war. Bei der vorgestern war ich leider verhindert wegen eines Termins in Stendal. Und ich war ansonsten letzte Woche bei der AGÖA-Sitzung und habe unsere Mastodon-Instanz noch nicht umgezogen. Also ich habe sie übertragen. Das mit dem Umziehen ist ein bisschen schwieriger als gedacht. Aber wir haben jetzt eine Mastodon-Instanz auf nrw.social. Wir heißen da @piraten, also gerne folgen. Das von mir. Danke dir. Stimmt, ÖA-Sitzung, da war ich ja auch noch. Okay, dann Daniel, der Nächste. Naja, gesundheitsbedingt habe ich nicht wirklich viel getan. Ich habe jetzt diese Woche, bin ich jetzt erst wieder fit. Ich habe versucht, erstmal mich überhaupt wieder in alles einzuarbeiten von vorher und überhaupt einen Überblick zu kriegen. Okay, danke dir. Und Tatjana? Ja, Mitgliederverwaltung, ein bisschen da auch Tickets aufgeräumt und ja, das war's. Danke. Und Isan? Na, Wind. Ja, also, ich habe Tickets gemacht. Ich war im Gensek GC bei der Polgefrunde, bei der AGÖA-Sitzung. Übrigens, danke Fabian fürs Umziehen der Mastodon-Instanz. Ich habe mich nämlich heulend vor ihm auf dem Boden gewälzt, weil ich nicht wusste, wie man das genau macht. Es hat funktioniert, wie man sieht. Und dann habe ich noch die ganz allgemeine Social-Media-Arbeit gemacht. Danke, Isan. Gibt's Fragen oder Anmerkungen? Das ist nicht der Fall. Berichte Statistik, ich lese das einfach mal vor, da gibt es keine neuen Dinge. Mitglieder haben wir mit Stand 23. Januar 1406, davon stimmberechtigt 492, Warkassenbestand 146,61 €, GLS Girokonto 12.392,60 €, Zinsertragskonto sowieso immer unverändert 29,99 €, dann haben wir das Girokonto auf der Stadtsparkasse Düsseldorf 62.261,97 €. Und das Renditenkonto mit 188.164,91 €. Die VKV-Kontostände findet ihr auf unserem Vorstandsblog, also vorstand.piratenpartei-nrw.de unter Kontostände. Das ist der Stand von Mitte Dezember, da gab es aber keine Änderungen. Fragen oder Anmerkungen? Gut, da mache ich weiter mit den Terminen. Am 11.3. haben wir eine Kreismitgliederversammlung in Düsseldorf. Am 31.3. hier zur Erinnerung, ist der Abgabetermin für den REBE 2022 für die Kreisverbände. Und dann haben wir hier noch 22. bis 23. April den Landesparteitag mit Vorstandswahlen in Bielefeld. Haben wir noch sonst Termine? Okay. Gut, ja, eine Übersicht der Termine der Piraten NRW findet ihr auf unserer Webseite unter landesverband/termine. Wenn ihr Termine habt aus den Kreisverbänden zum Beispiel, immer gerne an uns schicken. Irgendwie, irgendwo findet ihr uns immer auf Telegram, auf Twitter oder auch per Mail an vorstand@. Damit wir da auf dem Kalender immer auf dem neuesten Stand sind. Gut, dann haben wir jetzt Anträge an den Landesvorstand, Ticketnummer 499741, Antrag Zuschuss Wahlkampf. Dieser Antrag kommt aus Bremen, beziehungsweise ich meine in der letzten Mail gelesen zu haben, dass es hier vor allen Dingen um Bremerhaven geht. Der Antrag ist vom Schatzmeister des Landesverbandes und sie beantragen einen Zuschuss in Höhe von 1.200 € für ihren Wahlkampf. Verwendungszweck, Reisekostenerstattung, Helfer, Aufstellungsversammlung, Plakatgebühren, Druckkosten für Flyer und so weiter. Wir hatten im Vorfeld schon mal eine Anfrage, also keinen direkten Antrag vom Landesverband gehabt. Und Wilk hatte wohl den Andreas kontaktiert und darum gebeten, dann doch mal eine konkrete Summe zu nennen. Die haben wir jetzt, 1.200 €. Was sagt ihr denn, liebe Kolleginnen? Also wenn schatzmeistertechnisch von uns aus nichts dagegen spricht, finde ich das eigentlich angemessen. Dem stimme ich voll zu. Wir hatten ja auch nachgefragt, was gebraucht wird. Werbematerial war ja eher nicht erwünscht. Auch, wir haben ja vieles auch gebrandet. Und ich denke, dann können die gut entscheiden, was sie mit den 1.200 € dann vor Ort machen. Reisekostenerstattung und so klingt ja auch ganz gut. Und ansonsten, dass wir noch schauen, dass vielleicht welche von uns, ist zwar ein bisschen weiter weg, dann auch vor Ort unterstützen können, gegebenenfalls. Okay, wenn es sonst weiter keine Anmerkungen gibt, dann würde ich das einfach einmal abstimmen. Daniel? Dafür. Weichwald? Dafür. Tatjana? Dafür. Bin auch dafür, Isan. Auch dafür, aber mit der Einschränkung, was unser Schatzmeister sagt. Ja, unser Schatzmeister hat ja die Möglichkeit, ein Veto einzulegen. Vielleicht können wir ihn im Chat mal darauf hinweisen, dass wir das so beschlossen haben. Und dann kann er sich ja immer noch äußern. Okay, weitere Anträge haben wir nicht. Im Umlauf hatten wir einen Mitgliedsantrag mit der Nummer 498225 und den haben wir angenommen. Dann sind wir jetzt schon bei Aktuelles aus den Kommunen NRW. Gibt es hier irgendetwas Neues, gerne aus dem Zuhörerraum? Gut, dann machen wir weiter mit sonstiges Wichtiges. Ticketnummer 499802, Einladung zum European Youth Event 2023, 2022, im Europaparlament. Isan, ich glaube, du hattest das eingetragen, ne? Nee, ich glaube, das war Tatjana. Ah, okay. Genau, wir haben dazu eine E-Mail bekommen. Da steht auch, glaube ich, drin, worunter man sich melden kann. Richtet sich an 16- bis 30-Jährige und man hat dann dort vor Ort die Möglichkeit, sich das alles mal anzuschauen und soweit ich weiß, auch an einer Sitzung auch mal teilzunehmen zumindest. Man muss sich halt anmelden. Von links kam gerade der Einwand, man muss sich bis morgen anmelden. Das lese ich jetzt in der E-Mail nicht. Und die ist doch auch, von wann ist die denn? Von Montag. Also ich sehe es gerade auch nicht. Ah. Wer hat das denn geschrieben bis zum 24. Februar? Ella, warst du das? Ja, das ist ein Tipp-Ticket ganz oben, die erste Zeile direkt. Also wen es dann interessiert, direkt nach der Sitzung kommt ja das Protokoll ins Wiki und kann sich das dann da den Link genau aufrufen, wo man sich dann anmelden kann. Ja, also ich wundere mich ja ein bisschen, dass die das so kurzfristig rausschicken. Ich gehe aber mal davon, also ich hatte jetzt überlegt, ob man das nochmal irgendwie an die Yuppies weiterreicht, aber ich kenne jetzt den Verteiler nicht von denen, also hier von dem Einladern. Ich kann mich grob erinnern, dass wir das schon mal hatten und auch schon mal angegeben hatten, dass das schon ein Ding ist. Also das ist wahrscheinlich jetzt so meine Erinnerung, dass eben das noch jetzt so kurz vor Schluss noch mal eine letzte Erinnerung an alle. Aber ich meine, das hat man schon mal angegeben und auch schon mal weitergegeben. Das haben wir auch schon mal vorher bekommen. Ah, okay. Also ein Reminder. Alles klar. Gut, haben wir denn sonst noch Themen für sonstiges Wichtiges? Da kam vor einer halben Stunde, glaube ich, aus dem Kreis Mettmann eine Anfrage über ein Helpdesk, über ein Social Camp in NRW im Spätsommer. Ob wir uns als Landesvorstand vorstellen können, ob wir so ein Social Camp unterstützen wollen. Da gab es wohl in der Vergangenheit auch schon Veranstaltungen von für die Piraten, Social Camp, Gesundheitscamp, Wirtschaftscamp, Bundestagscamp etc. Und es ist wohl jetzt im Spätsommer ein Social Camp hier in NRW geplant und ob wir uns als Landesvorstand da einklinken möchten. Ist auch im Request-Tracker unter der 499916. Also ich denke ja mal, gute Idee und alles, was uns vorwärts bringt und uns neue Impulse bringt. Ich habe jetzt den Text mal ins Bett gepackt. Also die Mail ist von heute. Oh ja, das sieht sehr unschön aus. Das Copy-Paste. Sorry. Ja. Ja, okay. Was machen wir? Sollen wir den Thomas zur nächsten Sitzung dann einladen? Ja. Ich würde auch sagen, das ist eine gute Idee. Ja, weil er schreibt ja ausdrücklich, er würde da gerne mit uns drüber sprechen. Dann schieben wir das Ticket in die Sitzungskommission und dann kann der Helder ihn zur nächsten Sitzung einladen. Ich hätte da auch gerne so ein bisschen mehr Informationen, in welcher Form Sie sich da die Beteiligung vorstellen. Weiß irgendjemand was über die Camps, die er da schon veranstaltet hat? Gut, okay, laden wir ihn ein. Haben wir sonst noch was? Gut, das ist nicht der Fall. Dann in Ötal hatte ich euch ja schon angedroht. Und dann bleibt mir noch die nächste Sitzung anzukündigen. Die ist am 9. März. Das ist überraschenderweise wieder ein Donnerstag, wieder um 20.30 Uhr hier im NRW-Mambe. Und ich beende die Sitzung für heute um 20.50 Uhr. Dankeschön.